Sie müssen mit dem Polenfeldzug ein besonderes Erlebnis gehabt haben. Sind Sie nicht auch gerade eingesetzt gewesen in Westpreußen? Jawohl. Sie haben also eigene Heimat als Soldat unseres Führers befreien dürfen. Na ja, sind Sie da. Selben gewesen, wo waren Sie zuletzt? Zuletzt war ich hier in Berlin in einer Außenstelle des Generalquartiermeisters. Ja, also OKH, sagen wir auch einfach. Das ist eine... Aber nicht ein vielfaches Hin und Her, dass Sie dem Nationalsozialismus zur Last legen. Im Wesentlichen gedacht an die vielen Morde. Morde? Sie sind ja ein schäbiger Lump! Brechen Sie unter der Gemeinheit! Ja oder nein? Zerbrechen Sie darunter? Präsident, auf meinem Ja Fall. Oder nein auf eine klare Antwort? Nein. Nein, Sie können auch nicht mehr zerbrechen. Denn Sie sind